Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen wie Teenager in der Pubertät, halb ängstlich, halb erwartungsvoll und zugleich noch orientierungsloser als sie. Denn im Gegensatz zu ihnen fehlen uns die eindeutigen Antagonistinnen, Lehrer, Eltern, sonstige Spießer. Manche von uns rebellieren zwar ebenso gegen alte Gewissheiten und Ungerechtigkeiten, mehr aber noch gehen wir aufeinander los, auch weil wir erstmals in der Geschichte unserer Spezies theoretisch alle jederzeit aufeinander losgehen können. Doch glauben wir nicht an Kulturpessimismus und auch nicht an die Schuld eines Mediums oder einer Technologie. Wir glauben eher, dass Technologien überhaupt erst entwickelt werden, weil wir sie brauchen oder uns zumindest einreden lassen, wir bräuchten sie. Oder weil das Militär denkt, es bräuchte sie. Oder weil sie bunt blinken und man einen Haufen Geld damit verdienen kann. Kaum etwas von dem, was wir heute an Medien nutzen, wurde von sinistren Erfinderinnen genau für diesen Zweck geschaffen. Menschen machen Technik, Macht Menschen macht Technik. Die Interdependenz ist nicht aufzulösen. Jede neue Medienform schafft ein Subjekt, das in Wechselwirkung mit dem Medium sich selbst wie auch das Medium neu gestaltet. Fußnote: Seit Friedrich Nietzsche eine Schreibmaschine benutzte, reflektierte er darüber, wie diese Maschine sein Schreiben und sein Denken veränderte. Auf ein Blatt Papier tippte er mit ihr die berühmten Worte: Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Aufgrund dieses Satzes gilt Nietzsche als wichtiger Vordenker der deutschen Medienphilosophie, da er erkannte, dass nicht er allein am Werk war, wenn er auf dieser Maschine schrieb, sondern dass die Schreibkugel sein Denken unter neue Bedingungen setzte. Unsere Schreibwerkzeuge haben einen Anteil an den Gedanken, die wir beim Schreiben denken. Ende der Fußnote. Der Konkurrenzkampf der Geschichten, um den es auch und in besonderer Weise im digitalen Zeitalter geht, ist uralt.